näher dran. Einfach näher dran. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon? Bricht der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste, fabelhaft schönste Tanzmann schwingt. Super. Good time! Hey, ho, hallo, Freunde! Hier geht gleich was ab. Kommt, seid mit uns total beknackt. Wird Zeit, dass euch der Wahnsinn packt. Wow, willkommen nach Schwärmer. You are now about to witness your DJ for this evening. Hello. Hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Ladies and gentlemen, to open up your discotheque. Neueste, hipste, krasseste und lustigste. Oh, voll süß. Sei live am Start und check aus, worüber morgen alle reden werden. Also wirklich wahnsinnig gut. Here we go again. Der Freitag, kompakt am Freitag, packt am Freitag. There's the rhythm of the night, the night. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm. Ah! Hallo Nachtschwärmer. Wir haben natürlich wieder mächtig viel Spaß, jede Menge neue Songs. Bier. Jetzt gibt's noch kein Bier. Warum machst du wieder so ein triebsmäßiges Gesicht? Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Das wird sein. Starte durch in ein heißes Wochenende. Zum super. Faithless mit Strategy. Wir haben 21.16 Uhr. Jetzt müssen wir ganz kurz in die Werbung. Und zwischenzeitlich hat auch Bandi, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten, was Bewundernswertes festgestellt. Peggy, was ist? Mein Mann ist ein Idiot. Bleiben Sie dran für weitere gefährliche Nachrichten? Nee, das ist Werbung. Ist das Werbung? Ja, total verrückt, oder? Wir haben gleich 21.58 Uhr am Freitagabend. Sag schon mal, es kommen mehrere Mails rein, dass der Webstream nicht optimal ist. Der Empfang über Webradio ist nicht gut zurzeit. Ich habe einen Techniker angerufen, unseren Dieter, der schaut mal, was man da machen kann. Jetzt habe ich aber gerade den Kandidaten aus Mannheim dran, der hat auch Webstream, aber ihm sagt, er sagt es gut, gell Dirk, ja? Also bei mir ist alles perfekt, also. Ja, wie ist es bei dir? Ich hoffe, dass es bei anderen auch bald... Mannheim hat mir jetzt ein paar Interpreten. Und zwar ist es Oli P, Anyman, Kelly, Luna, Fanta 4. Wow, ja! Ich bleib mal dran, ich muss dich nur fragen wegen der CD. Ja! Ein Volltreffer! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft!

Wir haben Freitagabend, 22.10 Uhr. Stück für Stück. Willkommen. Bitte hilf mir, sonst werde ich verrückt. Meine Gefühle. Ich dachte schon, ich bleibe allein heute Abend, aber es ist leider nicht so. Sagt dir der Name Al Bundy was? Ja, ja. Tokai, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel? Ja, leider. Leider auch. Komm, mach ein bisschen Werbung für mich. Sag mal die Sendung an. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ach komm, Al. So, jetzt kriegst du Bierentzug. Du könntest mir auch einen Gefallen machen, oder? Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Na, geh weg hier. Achtung, komm. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Hilfe. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Aber nur über meine Leiche. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den gibt. Mein Freund, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. New, touch it, taste it, freak it, so when let it face it, got to be what you want. corner. If the truth don't get you, the rhymes won't gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dance. I can't get no sleep. Insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake and in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Rhythm is a dancer. I can't get no sleep. Rhythm is a dancer. I can't get no sleep. Rhythm is a dancer. It's a soul companion. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Rhythm is. Wir müssen leider kurz in die Werbung. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und abblenden! Hey, guys! If you don't know what you can do, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on there! Wow! Ganz kurz meine Termine. Mein Termin. Ich habe ja nur einen gerade. Und zwar Samstag, 13. August. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist Charlie 2000 beim Open Air in Offenburg-Ramersweier. Und zwar der bekannte Rittacker-Rock, der jedes Jahr stattfindet. Da bin ich samstags dran. Freitags sind ja Rockbands. Und samstags bin ich dran. Was meint ihr dazu? Hä? Allen schönen Dank, die vergangenen Mittwoch im Lauinger waren. Und letzte Woche hat es ja gefruchtet. Ich sag's aber nochmal, Nachtschwärmer, wir müssen uns unbedingt kennenlernen. Nicht direkt und persönlich, aber über Facebook oder über Wer kennt wen. Dazu geht bitte auf meine... Das sind zwei Links, zwei Verbindungen. Einmal zu Wer kennt wen und einmal zu Facebook. Weil dummerweise muss ich mich bei Facebook... Charlie 2000 in Buchstaben schreiben, sonst geht das nicht. Bei Wer kennt wen ist in Zahlen. Okay, sonst kommt ihr vielleicht auf irgendeine Fanseite. Also bitte benutzt den Link und klickt. Jetzt kommt noch eine Werbe für die Diskothek Codex in Aachen. codex-club.de. Heute die Bait-Test-Party. Komme bunt, gehe blau. Dresscode, Atzenstyle, Neonbunt, einfach laut, bunt und ohne Hemmungen. Eintritt frei. Wahl zum besten der schlechtesten Outfits. Erster Preis 75 Euro Freiverzehr. Zweiter und dritter je 25 Euro. Ab 16. Über 30, Eintritt frei. Morgen heißt es im Codex Carbe Noctem. Nutze die Nacht, da ist allerdings ab 18 erst. Yeah! Die Videos und die Bilder von unserem Freund, von dem Song, der hier läuft, Pietro Lombardi, könnt ihr sehen bei Hitradio oder beim Codex. Hier geht's ins Wochenende! Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. We don't want this night to end. We will do it again. Yeah. We don't want this night to end. Ein Knaller nach dem anderen hier. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alba. Auf, Hinterkraft, Ohr, Ohr. Sendezentrum, Kanal, Null Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Cause the party's heating up. Hier geht's radikal ins Partywochenende. Baby, are you ready? Hands up, let 'em rock, let 'em rock, let's go.

Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Hits Radio. Einfach näher dran. I Like Chopin. Das war mal während der Italo-Zeit mal ein ganz dickes Hit. Das ist ein Remix davon. Erl, Schuhverkäufer, mit dir bin ich ja... Oh, auf dich bin ich ja echt sauer. Du kriegst eine Strafe. Doch, irgendwas muss geschehen, Erl. Du wirst immer frecher. Du glaubst doch nicht, dass du damit durchkommst. Doch, damit komme ich durch. Außer du hast noch eine Chance. Kündig mal die Sendung mal richtig an. Mann aus den Bergen verschnitt, du wirst staunen. Also gut, ich will hören. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Naja, nicht schlecht. Bitte mehr Betonung, Erl. Komm, probier's nochmal. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ja, ist hoffnungslos. que tú estás rica. Yo vengo a lo mío, la dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca, eso de cigarrillo, tú sabes que yo soy Armando Lío. No deja la muela, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jundivo, pero mami, dame más, más madera. Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, siento. Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño. Solo fíjate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde party. Hace 6 meses llego de Cuba, ya tienes Ferrari. Ay mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, cierto. Wir haben 22.47 Uhr. Ich dachte schon mal, ihr erlaubt, dass ich kurz in die Werbung gehe. Und gleich kommen wir zu unserer Werbung. Sind Sie bereit? Hey. Yeah. Yeah. Yeah. Is everything alright? Sind Sie bereit? Hey. Hey. Yeah. Sind Sie bereit? Seid ihr bereit für das Gewinnspiel, Nachtschwärmer? Is everything alright? Sind Sie bereit? Schenkt mir Wein ein und lasst die Sau raus. Das Gewinnspiel. Hey, macht euch bereit. Macht euch bereit für das Gewinnspiel. Jetzt kommt wieder ein Mix. Wir suchen zwei Interpreten. Häng dich durch. Häng dich rein. Friends. Oh, gib mir die Nummer, Mann. Und Vollgas. Die dicksten Dinger. Auf wie geht's. Pizza, Mamma Mia, und das ist keine Trick. Pizza, meine Dick, ist ein Stück Italia, eine grande Sinfonia, die bringt dich auf der Bein, du tanzt von ganz allein. Oh la la, bist du eine Pizza, oh la la, Pizza wunderbar. 0781 504 33 und die 11. Das ist die heiße Nummer. Wer 2 in der Breten hat, ruft an. Da kann eine Mix-CD gewinnen. Kommt schon wieder ein Mail, dass die Streams nicht funktionieren. Bitte schreibt ein Mail und schreibt dazu bitte, wo ihr zuhört. Wenn der Stream nicht funktioniert, der Webstream, Livestream. Ich weiß nachher schon mal, das ist ärgerlich, wenn jemand die Musik abhackt, ne? studio@hitradio-ohr.de. Das ist die Mailadresse. Gerade 23.02 Uhr gehabt. Immer noch läuft das Gewinnspiel. absolute Spitze. Na schon, aber das muss jetzt reichen. Jetzt will ich's wissen. Nein, 0781 504 33 11. Wie komme ich auf die Vorwahl? Es kommen jetzt laufend Mails rein über Berichte vom Webstream. Der Alex aus Karlsruhe hat den neu starten müssen, dann ging es albernfrei. Ach, sein Router hat er neu gestartet, aha. Money, money! Hier geht es Wochenende. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need simply for? I know you want me. I need it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh. Cause I already know. Please excuse me, I don't.

in Offenburg-Ramersweier. An der Sportstätte beim traditionellen Rittackerrock. Samstag bin ich dann, freitags zuvor sind Rockgruppen auf dem Gelände. Bitte geht auf meine Seite charlie2000.de, da seht ihr viele Videos von früher. Und da sind zwei Links. Ah ja, da ist noch ein Link. Den Phonostar Player, den könnt ihr kostenlos runterladen. Dann könnt ihr die Sendung immer aufnehmen, sofern der Stream geht. Genau. Wenn ihr also mal nicht zu Hause sind, gebt einfach die Anfangs- und Endzeit ein. Dann könnt ihr das später anhören. Doch super. Ihr könnt aber auch parallel mithören. Kein Problem. Und da sind noch zwei Links. Einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Klickt da drauf. Und ihr wollt mich kennenlernen, ich bestätige das dann. Okay. Jetzt noch kurz Codex Club Aachen. Heute, Freitag, wird die Beet-Testparty der Region. Komme bunt, gehe blau. Also wer im Atzen-Style kommen will oder Neon oder bunt, ohne Hemmungen, alles ist erlaubt. Im Atzen-Style Eintritt frei. Und dann wird gewählt. Wahl zum Besten der schlechtesten Outfits. Erster Preis 75 Euro Freiverzehr. Zweiter und dritter Preis 25 Euro Freiverzehr. Übrigens, am vergangenen Mittwoch war ja im Codex die Minirock-Party. 300 Leute circa waren mit Minirock da. Ich gehe mal kurz in die Mails. Hallo, schöne Grüße aus Südamerika. Übers Webradio. Er musste jetzt frisch starten und jetzt geht's anscheinend. Victor ist das. Ich werd verrückt. Und dann hat geschrieben, viele haben geschrieben, ich nehme hier auszugsweise Stefan aus Frohnhausen, das ist in Hessen. Bei ihm geht es jetzt auch wieder. Nachts mal schreibt, ob euer Stream wieder geht. Oh, I know that my time will come. And I pray just to God and miss you like the sun. Cause I know. Ja, da sind wir ja froh, dass wir es hier aufs normal UKW bekommen. Terrestrisch wird da davon gesprochen. Gleich 23.24 Uhr. Da bin ich froh, dass mein Freund Elders nicht so richtig mitbekommen hat mit dem Webstream-Störung. Sonst hätte er sich wieder hier eingeschaltet, oder Al? Genau da haben wir, was falsch läuft in diesem Land. Wir sind zu sehr abhängig von anderen geworden. Was ist aus dem guten Do-it-yourself-Geist geworden? In unserem Schlafzimmer ist er noch am Leben. Ein starkes

Ecke. Der Klaus aus Karben, Rendel aus Karben, Hessen, auch in Hessen. Oh, ich gucke mal da hin. Er schreibt, dass der Livestream funktioniert noch nicht. Er hat 7 verschiedene Player und Streams ausprobiert. Tut mir leid, lieber Klaus und alle anderen. Ja, scheiß Technik, hä? Das Mädchen zur Lehrerin. Gestern wurde ich defloriert. Nein, das heißt konfirmiert, sagt die Lehrerin. Ja, Moment, das war am Vormittag. Wer kennt den Song noch? Popcorn. Natürlich speziell aufgemacht. Um 23.33 Uhr. Während der Hauptreisezeit startet ein Flugzeug von München Richtung Gran Canaria. Nach einer Weile meldet sich eine Stimme über Mikrofon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich an Bord begrüßen. Das Wetter ist wunderschön. Draußen hat es zurzeit 50 Grad minus. Schauen Sie zur linken Seite hinaus, dort sehen Sie eine brennende Tragfläche. Und wenn Sie rechts rausschauen, sehen Sie nochmal eine brennende Tragfläche. Und wenn Sie nun ganz durchs Fenster hinunterschauen aufs Meer, dann sehen Sie dort ein kleines rotes Schlauchboot. Schlauchboot. Und von hier aus spreche ich. Ja. Oh, oh, oh, oh. Und das vorm Urlaub. Super, das ist Power Time. Yeah. Wird da einer umgebracht? Jenseits des menschlichen Verstandes. Gott, was zur Hölle war das? Ein Albtraum. Was ist hier da los? Was ist hier los? Da lacht das Herz, da ist der Blinder. Extra is waiting for you. Wie überflüssig. Höchste Zeit, dass mal wieder Freestyle läuft. Aber jetzt müssen wir eine Stimmungssteigerung machen hier. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? Oh, Tag. Die volle Packung Power. There's trouble to find in the truth in your life.

meine Leitungen glühen und ich habe jetzt den Julian aus Schwanau. Julian, sei gegrüßt. So Julian, was meinst du, wie heißt die Putze? Bertha! Die Bertha, das ist es! Ja, danke schön! Alle anderen legen bitte auf! Ja, Julian hat gewonnen! Es lebe die Volksmusik. Das ist der Power ins Wochenende. Starte durch in ein heißes Wochenende. Zum Es ist 0 Uhr und eine Minute. Willkommen! Black Eyed Peas und Kylie Minogue. Und alle, die noch dabei sind und die sich zugeschaltet haben. Willkommen! Abitur, so heißt der Remix. Gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. 11. Und immer um diese Zeit, da ist ja hier Vollversammlung. Earl hat schon das fünfte Bier. Also eigentlich ist es immer das Gleiche. Ja? Nur eins ist anders. Kelly macht Hausaufgaben. Das kann doch nicht wahr sein. Ha? Also, der Bauer Brown hat 50 Kartoffeln und 6 Kinder. Wenn die Hälfte der Kartoffeln unter einem Drittel der Kinder aufgeteilt werden sollen, wie viele Kartoffeln würde jedes der verbleibenden Kinder kriegen? Oh. Ich weiß. Kurzer Rock für Mathe am Montag. Ja, das ist unsere Kelly. Kelly, wie sieht's aus? Wann gehen wir miteinander aus? Niemals. So tief sinke ich nie, dass ich mit einer Null ausgehe. Ja, was machst du dann? Jedenfalls, ich gehe heute Abend aus. Ich gehe mit 3 Motorradfahrern. Einer kommt frisch aus dem Gefängnis. Ich komme wahrscheinlich nicht vor 3-4 Uhr morgens nach Hause. Das ist ja toll, Al. Ja, das war das Original mal von Milli Vanilli, ja? Könnt ihr euch erinnern, Nachtschwärmer? Wir haben 0.16 Uhr, ich muss leider wieder in die Werbung. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Hit Radio, einfach nur dran. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt kommt mein Termin im August. Samstag, 13. August. Open Air in Offenburg Ramersweier. An der Sportstätte beim Rittacker Rock. Samstag bin ich dran, Freitag sind Rockbands. Geht bitte auf meine Seite charlie2000.de. Da sind zwei Links auf Wer kennt wen und bei und zu Facebook. Und da lernen wir uns kennen, Nachtschwärmer, wenn ihr das anklickt. Natürlich kennen wir uns nicht persönlich, aber übers Internet. Klickt bitte da drauf, ich bestätige das dann. Gegen die organisierte Langeweile. Oh yeah. Well, well, well, well, well. Some people say this is crazy. Lass krachen.

und den Schnabel offen. Und über ihm hat der Hettergeier gekreist. Dann ruft er ihm zu, siehste, ich hab dir's gesagt, so weit kommt's. Dann hat der Goggel zurückgerufen, pst, ruhig, locke, locke, Geierbocke. Der wollte den Geier auch noch hernehmen. Also der ist ja wirklich nicht normal. Lach, Trevor! Das ist der Wahnsinn! Look at look at guy up on time to travel down, watch the face kick up. This ain't Chucky, trust me, this is ugly. Like Missy Elliott and Flavor Flav, lovey dovey. Watch the soft top, smashes rappers. Won't stop till the casket top collapses. Even after, ask my pastor. I am hip hop, so we're still alive. Since Cold Crush smash with the furious vibes. Since we need our production style and vibe. I said I'll rep this culture with pride. Now it's my time to do my fizzle. Turn the heat up, watch the game sizzle. It's so hot that I pop like a pistol. Head full of steam, I'm about to blow the whistle. Urban electro. Das ist der richtige Start ins Wochenende. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Was geht ab? 2, 3, 4. Life is too short. Don't stress every day. Leave your worries behind. Go out and play. Life is too short. Grasp it in your hand. A natural miracle. Have fun while you can. Call it back, call it off, don't call me later. when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built up castles in the skies and in the sand. Design a home world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends. Was meint ihr nach dem Mal? Einfach göttlich, ja? Paul Kalkbrenner Spezial. Immer freitags bin ich hier ab 21 Uhr. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Lustigste vom Lustigsten. Hinreißend. Grandios. Superb. Überwältigend. Fulminant. Epochal. Okay, jetzt bringe ich noch einen Song vor der Werbung. Seconds to get to the dance floor. The roof about to blow. Let's go. We gon' start this thing all right. Say what? It's the sexy ladies in the house. No kidding. We gon' start this thing all right. Say what? It's the sexy ladies in the house. No kidding. We gon' start this thing all right. Say what? It's the sexy ladies in the house. No kidding. We gon' start this thing all right. Say what? It's the sexy ladies in the house. No kidding. West Coast, everybody worldwide, get your hands in the air. Hit the floor, right side, left side, inside, outside. Then over to the front. West Coast, everybody worldwide, get your hands in the air. Hit the floor, right side, left side, inside, outside. Bend over to the front and touch your toes. Put that ass up on the floor, made it clap when you seen cats pass to the door. Well, yeah, original, stick it original. You need another place to keep the place rocking alive. Come, look, right to the floor.

Das sind doch die göttlichsten Songs aus den 80er und 90er, ne? Das ist unser Gewinnspiel. Zwei Interpreten werden gesucht. Wir haben gleich 1.02 Uhr und jetzt sind schon jede Menge Interpreten gekommen. Nachtschwimmer, und jetzt muss es doch wirklich schnaggeln, ne? 0781 504 33 und die 11, ruft bitte an! mehr, du, der Locomotion. Nach schon mal zwei sind mir rausgefallen. Ich weiß nicht, was ist, vielleicht die Technik auch was. Bitte, wer angerufen hat, nochmal probieren. Jetzt möchte ich es nämlich wissen. Attacke! Was hat er gesagt? Alles Kacke oder sowas. If I said I want your body, would you hold it against me? It's a new generation. It's a worldwide of party people. It's Mr. 305 checking in for the remix. Let me introduce you to my party people in the club. And this how we gon' do it. Drauf. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Ja, mein Nummer 11. Ihr habt euch gewundert, weil es so ruhig ist. Aber ich bin hier an einem technischen Problem zu bewältigen. Im Telefon stimmt nämlich auch was nicht. Komm, Al, er hat sich angeboten. Er will mir ein bisschen helfen. Aber Al, du musst aufpassen. Ach, red keinen Scheiß, da passiert schon nichts. Ja, ich weiß nicht, da bin ich mir bei dir mal überhaupt nicht sicher, Al. Hä? Aber ich weiß nicht, was das ist hier, Al. Ha? Ey, du Fuzzi! Was denn? Das Radio ist die letzte Scheiße. Ich blick sie gleich raus. Ich glaube, du machst mehr kaputt als ganz. Da kommt keine Freude auf. Der mächtige Bandi hat zugeschlagen. Nachschau mal, wir müssen jetzt wieder was ändern am Kabel. Wir machen die Lautstärke so, und ihr müsst ein bisschen lauter machen. Entschuldigen Sie bitte. Und der Frank, der Techniker, und der Dieter, die schauen jetzt mal hier unter Mischpult. Stellen Sie Ihre Stereoanlage etwas lauter. Hören Sie mich, bleiben Sie bitte an Ihren Lautsprechern. Bitte, es ist live. Es ist alles live. Moment. 1, 2. Wir haben gleich den. Sofort. Hier ist der Fehler. Bitte stellen Sie Ihre Stereoanlage noch etwas lauter. Noch lauter machen, Nachtschwärmer. Wir haben den Fehler gefunden. Einen Moment. Hier, dieses Kabel noch. Moment, dieses Kabel muss hier in diese. Und neue Lautsprecher bekommen Sie bei der Firma Knerz und Knispel GmbH und Co. KG. Right. super stark, gell? Green Spezial, 1.16 Uhr. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Wine women, yeah. So, das hätten wir. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hit Radio, oh, einfach näher dran. Der Hammer des Monats bei 2000. Okay, roll the damage. Enrique Iglesias. Flipo. Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique. Holla at him like. Girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. Uh-oh. No, welcome to the things I'm gonna wanna do, you know. Uh-oh. Shouting out, screaming loud, let me hear you go. Excuse me if I'm misbehaving, oh. Trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. The time, time passes, cause we're never getting old. Uh-oh, uh-oh. What can do it better, turn around, I'll give you more. No. Uh-oh. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, me and DC. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods and Jesse James, equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like. Don't stop, baby, don't. I'm shaking my love. Okay, here come on. I Love Rock'n'Roll um 1:27 Uhr. Beatles, Cypress Hill, Rage Against the Machine. Cypress Hill und mehrere Interpreten sind da drin. Das ist doch der Wahnsinn am Drummer. Na, wie geht's euch? Alles klar? Macht Spaß? Yes, sir! Alles andere ist Spielzeug. Hey, yo, Sean. You, Mr. Kingstein. From my eyes, I'ma love you, you see. And the way you are whining, and the way you are going, they say the man I'ma try for rush you like the bread and stop. Yo, but baby girl, will you be mine? Let go, show your skin, because you're one of a kind. Me not gonna lie, girl, I must be in love, cause the way you are going, you have my car top. Girl, mit ein Remix Nicki Minaj 1:31 Uhr. Bei mir ist so ruhig nach Tremor. Bandys haben sich auch verzogen. Aber jetzt hat sich jemand anders hier einquartiert. Ja, auf euch hatte ich gerade gewartet. Oh ja. Der ist ein Wichser. Hey, seid nicht so frech, ihr zwei. Du ein alter Sack. Eine volle Dröhnung. Ja. Call on Me war wochenlang damals die Nummer 1. Ha? War ganz, ganz dick drin. Gegrüßt wird der Musikverein Elgas. War ja. Was guckst du lang? Was korrekt und Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! Ihr müden Säcke! Yeah. spitzenmäßig OMD Made of You 40. Und jetzt sind sie wieder da. Bandi, anscheinend haben sie geschlafen oder weiß ich, wo sie waren. Was gibt's? Peggy hat wieder was zu melden. Ne? Ich hoffe, dieses Brummen hat dich heute Nacht nicht wach gehalten. Ja, diese verdammten Bienen. Ja, und eine musste ich gestochen haben. Ich habe gehört, wie du gebrüllt hast. Willst du es heute Nacht wieder machen? Peggy, ich finde, wenn wir es zu schnell wieder machen, schmälert das das Erlebnis zu sehr. Bade in der Erinnerung, Baby. Ach, Al. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Okay, Nachtschwimmer, zum letzten Mal in meiner Sendung meine eigene Werbung. Und zwar im August. Am Samstag, den 13. ist der liebe Charlie in Offenburg-Rammersweier. Sportstätte. Das ist der Rittacker-Rock. Das ist jedes Jahr eine Traditionsveranstaltung. Freitags sind Rockgruppen dran und samstags bin ich dann dran. Samstag, 13. August, Nachtschwimmer, merkt es euch vor, bitte. Und dann für alle, die sich neu zugeschaltet haben, geht bitte auf meine Seite charlie2000.de. Da sind zwei Links, einer zu Wer kennt wen und einer zu Facebook. Da könnt ihr draufklicken und mich kennenlernen. Dann bestätige ich das und dann kennen wir uns, in Anführungszeichen. Ist das okay? Ich würde mich freuen. Da ist auch ein Link noch zu dem kostenlosen Player, den ihr kostenlos runterladen könnt. Dann könnt ihr nämlich die Sendung immer aufnehmen. Einfach an Anfangszeit eingeben, Endzeit. Dann nimmt das Teil das Ding auf. Das ist super. Charlie 2000. Noch gefährlicher. Every once in a great while. Ladies and gentlemen, please welcome. I can't.

Dankeschön an alle. Das Ganze war übrigens aus der Serie Senden ohne Hirn. Heute die Rubrik Witze ohne Pointe mit Männern ohne Hose. Humor, der aus dem Bauch kommt, zusammen mit dem Mittagessen. Auf so hohem Niveau, dass es einem selbst mit Leiter noch schwer fällt, überhaupt die Stammtischkante zu erreichen. Allen ein schönes Wochenende, schöne Woche. Bis kommenden Freitag. Leute, Schluss jetzt, Feierabend. Nee. Hier kommt Feierabend. Schluss mit Ole Ole, jetzt ist Daddel du. Grüß deine Frau, falls du noch mal zu Wort kommst. Gute Nacht, Freunde. Guten Morgen. Tschüss, jetzt, Ende jetzt, Ende.